DJ-Session mit Mogwai. Ganz genau, einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Hallo an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder ready für 3 Stunden 1 Live DJ-Session und das immer auch mit einem fulminanten Line-Up. In der ersten Stunde wie immer mit mir Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach um 23 Uhr bis 0 Uhr geht es weiter mit Tiesto. Das ist unser heutiger Gast-DJ und von 0 bis 1 gibt es dann nachher noch Martin Horger aus unserem 1 Live DJ-Session-Residence-Team. So viel zum Ablauf. Und bei mir geht es hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Chicane und Lase und die heißt Offshore 2025 und damit wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. DJ-Session mit Mogwai. We'll be right back.

turn the music down. Hey y'all, we need to shut down the music. We got some complaints downstairs. Cops outside. Shit. I think the party need to end, y'all. I think we need to shut this shit down. I think we need to shut it down. Unless y'all wanna hear one more song. Ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. This. And there's a lot of people who pretend to. Real will always recognize real. Always. In an era where likes are important, followers of a new hype, pretending is the new real, ghosting is the new artist. We focus on longevity, a legacy. Cause we got way too many pretenders. But now it's time to show the real. And it's time to clear out the smoke and mirrors. Cause we do this for real. Yeah. Cause we do this for real. Session mit Mogwai. Some people are born with this. There's a lot of people who pretend to. Real will always recognize real. Always. In an era where likes are important, followers of the new hype, pretending is the new real, ghosting is the new artist. We focus on longevity, a legacy, because we got close to you. Do all the things that lovers do. I just wanna chill, tell me, is that cool? Got me going crazy, tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy, tell me, baby. If you want it all night, yeah, then it's alright with me. If you wanna be mine, yeah, you know that's alright with me. If you want it all night, yeah, then it's alright with me. Because you got me going crazy, tell me, baby. Bei euch läuft 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, ist die neue Matt Sassari, Jack Beck und David Guetta featuring Amira L. Dine. Und ihr Track heißt Crazy. Und wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne normal hören möchtet, dann geht doch wie immer einfach in unsere 1 live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Hier geht's schon weiter mit dem nächsten Track. Das ist die aktuelle Beatport Nummer 1, dem DJ Download Online Portal überhaupt. Und das ist Max Styler mit 3 Drives und ihrem Track Grease 2000 im Max Styler Rework Edit. Der kommt jetzt. Thank you. 1 Live DJ Session mit Mogwai. Samstagabend im Sektor 1 Live, DJ-Session Zeit im Sektor und das natürlich mit 3 Stunden aktuell zum Club-Sound für euch und das gerade mit mir, Mogwai, in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt natürlich von Major Lazer, DJ Snake und heißt Lean On und hier spiele ich den Robin Schulz Extended Remix und danach geht's weiter mit Haven und Iron im David Puentes VIP Edit. Ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. Projektor. Bei euch läuft immer noch 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. Das ist immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier hochkarätig weiter mit Tiesto. Das ist mein heutiger Gast-DJ. Der spielt dann von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 gibt's dann nachher noch Martin Horger aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Terminamos en boom. Terminamos en boom. We'll be right back. noche terminamos en... Mogwai.